still, sei ganz still. Hör dieses Lied, das weiter nichts will. Dass es blüht, als dass es blüht, in einer Nacht, da wo es dich schmerzt. Für zwei Groschen kommt es heute zu dir. Für drei Minuten oder manchmal auch viel. Sei leise, sei ganz leise. Zwei Groschen kommt er heute zu dir. Für drei Minuten oder manchmal wohl auch vier. Wuchs 30 Jahre in mir, bis es mir fiel. Für drei Minuten oder vier. Und für zwei Groschen kommt es heute zu dir. Für zwei Groschen kommt es heute.